zur Rolle, zur Situation dementsprechend passt. Deswegen, wenn wir dann irgendwie was Fragwürdiges sagen, ist das natürlich in Character gemeint und nicht, dass wir das selber dementsprechend zu vertreten. Wie auch irgendwelche Gewalthandlungen, wie auch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die wir halt so als echte Menschen nicht machen würden. Insofern habe ich mir auch überlegt, macht eigentlich durch die Gewalt und ein Pipapo, macht eigentlich eine Triggerwarnung Sinn, oder? Habe ich noch nie gemacht, aber macht eigentlich Sinn, ne? Kommt drauf an, was du mit uns vorhast. Naja, also ich meine, wir sind eigentlich alle rechtschaffene Damen, die nichts Böses im Sinn haben. Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade anspielst, aber Trigger im Sinne von, erwarte, dass das hier ein ganz netter Abend mit netten Damen wird und ich erwarte nicht, dass irgendetwas Ungewöhnliches geschieht. Nein, ihr werdet nur Tee trinken. Wenn ich dabei bin, würde ich definitiv immer eine Triggerwarnung irgendwie vorstellen. Das kann ich sehr gut. Einfach zur Sicherheit. Also es ist auch durchaus, die Abenteuerbücher bieten natürlich auch immer mal wieder irgendwo Stoff, der vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen anders beschäftigen wird. Und es ist ja trotzdem auch ein Horrorspiel, trotz alledem, oder ein Mystery-Spiel. Deswegen sofern meine erste Triggerwarnung. Und die gilt auch eigentlich für sämtliche, alle anderen Folgen, die irgendwie kommen sollte, egal welches Rollenspiel wir jetzt bespielen werden. Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Aber grundsätzlich können da halt Sachen passieren, die man vielleicht nicht unbedingt so toll findet im echten Leben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen. Nein, ich gehe jetzt natürlich hier nicht in die Vollen. Aber natürlich, was ich natürlich immer so mache, ist, dass ich Gewalt auch ein bisschen beschreibe oder sowas. Das, okay, dann fang doch mal an. Zum Beispiel. So, habt ihr denn noch irgendwas? Gibt es irgendwelche Fragen, die noch zu klären wären, wegen der Startausrüstung oder irgendwas, wo ihr sagt, das müsste eigentlich nochmal geklärt werden? Also ich weiß nicht, möchtest du gerne wissen, was wir so dabei haben, damit wir nicht nachher sagen, ach, ich ziehe jetzt meine Schrotflinte und wir haben vorher gar nicht erwähnt, dass wir eine haben. Also möchtest du das kurz wissen? Dann gebe ich euch ein bisschen Backstory zumindest, dass ihr eingeladen seid. Und zwar 1925 im Sommer. Und zwar seid ihr auf zwecks einer Verlobung und dann auch dementsprechend einer Hochzeit eingeladen, der beizuwohnen, und seid deswegen innerhalb Deutschland auf Reisen und dementsprechend, also mit dem Zug auch, und dementsprechend, oder beziehungsweise erst mit dem Zug und dann später mit einem Auto. Ihr habt deswegen, könnt ihr das so ein bisschen anpassen natürlich an die ganzen Gegebenheiten. Das könnte also jetzt auch dann, wenn ihr jetzt mal kurz erzählt, was ihr so habt, könnt ihr das natürlich dann euch dann auch dementsprechend aufschreiben, weil ihr werdet wahrscheinlich nicht nur so, wie ihr seid, anreisen. Das meine ich damit. Nee, also ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass ich irgendwohin wahrscheinlich unterwegs bin oder eben nicht zu Hause bin. Aber so, Alma hat nicht jetzt besonders viel Sachen dabei. Sie besitzt zwar eine Schreibmaschine, mit der sie eben ihre Bücher schreibt, aber die nimmt sie nicht mit auf Reisen. Sie hat allerdings immer einen Füllfederhalter und ein Lederbuch dabei, wo sie eben sich Notizen macht oder eben schon mal ein paar Sachen aufschreibt. Und ansonsten hat sie jetzt nichts Besonderes dabei, eine normale Reisetasche mit Kleidung aus der Mittelschicht, würde ich mal sagen. Also schon schick, aber jetzt nicht super reich. Und ansonsten, ja, sie hat immer einen Magnetkompass dabei, weil sie den von ihrem Vater geerbt hat. Abgesehen davon hat sie nichts besonders Erwähnenswertes jetzt dabei. Genau. Okay, also so eine typische Reiseausrüstung, ein bisschen Klamotten, dies, das, so. Genau, halt Kosmetik, solche Sachen, aber okay. Keine Waffen oder so. Also ich kann von meinem Charakter sagen, dass sie auf jeden Fall kein Auto besitzt oder dergleichen. Allgemein ist sie dem Weltlichen nicht so sehr angetan. Was ich nur besitze, sind halt mein Visierbrett und sehr viele Edelsteine, also jetzt nicht wertvolle, sondern einfach spirituelle Edelsteine, Ketten und Räucherzeug und sowas halt. Also so richtiges ESO-Voll-Package. ESO-Voll-Package, das ist ein schönes Wort. Ich musste mir gerade so ein Notfall-Set auch vorstellen mit esoterischen Sachen. Körbler-IT-Stecker und so. Erbst du, wie ist es bei dir? Ja, ich habe schon einiges dabei, weil ich ja für alles vorbereitet sein möchte. Das heißt, ich habe viel Schminke dabei und Mundwasser und ein Apfelmittel

frischem Erfrischungswasser. Ach Mensch, ja. Hätte ich ja gar nichts mitnehmen, ja. mitnehmen müssen. Nein, nein. Also wir, die Deutsche Bahn sind natürlich, die Deutsche Reichsbahn sind natürlich mit unseren Kunden, mit unseren Reisenden wollen wir natürlich aufpassen, dass die nicht plötzlich umkippen im Zug oder sowas, weil ihnen zu warm wird. Nachdem der Schaffner soweit sich nochmal winkend verabschiedet hat, mit ein paar netten Worten, geht er die restlichen Gäste, zugestiegenen Gäste soweit kontrollieren. Und du kannst dein Bahnticket soweit wieder verstauen. Das mache ich. Gut. Ja, und ihr merkt auch schon, ein Zug ist warm. Es ist schon, so eine Zugreise ist dann schon beschwerlich. Trotzdem, dass ihr natürlich in einer ziemlichen Geschwindigkeit da seid. Das wird ein bisschen dauern. Deswegen könnt ihr euch quasi schon so die ersten Sachen auf der Zugreise soweit nett erzählen. Und euch so ein bisschen über die Gäste austauschen oder erste Bekanntschaften schließen. Was eure Lieblingsfarbe ist oder... Also Giselas Lieblingsgesprächsthemen sind Kochen und Backen. Und ja, Mode. Also das ist jetzt nichts, wo einmal jetzt Spezialistin drin wäre, aber da hört sie gerne zu. Und ja. Ja, dann könnten wir einfach dann darüber reden, die Zugfahrt über. Genau. Tratschen. So ein bisschen. Verraten Sie mir doch Ihr bestes Käsekuchenrezept. Aber sehr gerne. Wenn du dich auch freust, dann... Ja, geil, endlich fragt mich jemand. Das müssten Sie auch probieren. Ja, mache ich sofort, sobald ich wieder zu Hause bin und eine Küche habe. Hast du jetzt zu Hause keine Küche? Oder hast du, Nein, ich bin ja jetzt auf Reisen. Ja, ich war mir nur kurz unsicher. Bist du... Nee, du hast ja gesagt, du bist nicht arm. Du kommst ja ganz gut mit deinen großen Geschichten über die Runden. Nee, also ich bin soweit ganz gut situiert, würde ich sagen. Ja, also die Gruselgeschichten sind halt meine Leidenschaft. Genau, aber dadurch, dass ich damit alleine nicht so viel verdienen kann, schreibe ich eben auch noch Auftragsarbeiten, eben Kinderbücher. Ja. Gut, der Zug setzt sich soweit in Bewegung. Es ist eine Zugfahrt, wie ziemlich jeder andere zu der Zeit. Es humpelt und pumpelt und ihr kommt gut voran, ohne weitere Zwischenstopps, bis auf dann in Hamburg, wo dann dementsprechend einer der Schaffner durch die Waggons, der muss ja durchgehen, da gab es ja nicht wirklich Sprechanlagen oder sowas, geht er durch und informiert halt alle, ja, meine lieben Zuggäste, wir halten leider etwas länger in Hamburg, da wir noch auf einen anderen Zug warten müssen, der durch etwas Verspätung den ganzen Ablauf ein bisschen durcheinander bringt. Ich hoffe, Sie können das soweit verzeihen. Wir hoffen, Sie fahren auch weiterhin mit der Deutschen Reichsbahn. Guten Tag. Und damit, mit den Worten, fährt dann auch der Zug in Hamburg ein und... Ihr wartet der Zug auf einem Bahnsteig, dass auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig ein Zug einfährt, wo der gerade genannt wurde. Und ihr wartet jetzt schon so circa eine Viertelstunde. Puh, das ist aber wirklich sehr warm mittlerweile. Ja, ich glaube, ich muss auch so langsam mal meinen Pelzkragen abnehmen. Ja, das wäre bei dem Wetter sicherlich empfehlenswert. Aber der war so teuer, da muss man ihn auch ab und zu ein bisschen austragen. Oder? Ja, aber das... Gelegenheit haben sie ja, wenn wir da sind, sicherlich. Ja, dann muss das Ihnen auch wirklich sehr gut. Vielen Dank. Der war auch wirklich teuer. Also wirklich unverschämt teuer. Ja, also was ich mich frage ist, wie lange halten wir hier noch? Es wäre ja ganz nett, wenn man jetzt wüsste, man steht hier noch eine Stunde, dass man dann auch ein bisschen aus dem Zug gehen und sich ein bisschen frische Luft verschaffen könnte. So. Ja, ich müsste auch so langsam mich mal frisch machen gehen. Also es ist ja auch eine lange Zugfahrt. Und ja. Ich schaue mal, ob ich einen Schaffner finde, dann frage ich mal. Ja, das ist aber nett. Ja, ich sag Ihnen dann Bescheid. Und dann würde ich aufstehen und aus dem Abteil gehen und gucken, ob ich einen Schaffner irgendwo sehe. Also du... kannst den natürlich die beiden hören, etwas weiter entfernt, wie sie gerade eben die Leute informieren, soweit. Die Türen stehen aber soweit offen und auch die Fenster, welches halt geöffnet werden kann, wurde auch geöffnet von den Leuten, als es halt Sommer ist, ballert jetzt natürlich, die Sonne scheint jetzt total drauf. Und du müsstest dann durch die recht vollen Waggons dich quetschen oder du gehst halt von außen einmal kurz quasi die Abkürzung, wo es vielleicht auch nicht ganz so stickig ist.

ziemlich hart inzwischen stinkt, weil er auch wohl nicht rausgegangen ist und wohl auch bevor er hier in die Schwitzzone geentert ist, in den Zug, da hat er wohl vorher auch schon gestunken. Also anscheinend ist ihm das nicht so und über die Fahrt hinüber könnte das unangenehm werden, wenn du die ganze Zeit neben einem schwitzenden Mann sitzt. Stinkenden Mann vor allem. Riechen wir das auch oder so ist es noch nicht so streng? Nee, also wenn man neben ihm sitzt, dann schon. Aber und wenn man direkt mit ihm irgendwie sprechen würde, aber ich sag mal, wenn man jetzt auf dem anderen Zweier sitzen würde, dann soweit nicht. Die Leute vor und nach ihm unter Umständen, da könnte das vielleicht noch so ein bisschen rüberwehen manchmal. Ist denn in meiner unmittelbaren Nähe noch ein Sitzplatz frei? Nein. Ein einzelner? Nein. Nein. Leider nicht. Da sitzt bunt gemischt, sitzen die Leute da und es steigen auch immer noch Leute dazu und es wird langsam echt unangenehm, weil auch die Gänge voll langsam werden. Du spielst mit uns den Deutsche Bahn-Simulator. Willst du das ertragen oder sagst du, Was bleibt dir denn übrig? Ja, was kann ich denn machen? Ich kann ja den Typen nicht. Ich wollte ja, nur wissen. Ich huste ein paar Mal auf jeden Fall in so ein Taschentuch und schaue ihn dabei so vom Seitenwinkel an, um vielleicht Signale zu geben, dass er stinken möge. Dass er stinken möge. Möge, genau. Möge er bitte stinken. Nee, ich mache jetzt auch diese Bahnszene mache ich jetzt auch übrigens mehr, um jetzt euch so ein bisschen Exposé zu bieten und so ein bisschen um reinzukommen. Also natürlich Bahnsimulator. Der stinkende Mann wird keine tragende Rolle mehr spielen. Ach so, ja, dann können wir ihn ja umbringen. Das war jetzt der Main Spot. Er stinkt so, weil er in Wirklichkeit schon tot ist. Und er macht Manspreading. Ja. Deadspreading. Ist es ein Manspreader? Nee. Das war ein Schwein. Das kann dann wird er noch mehr stinken. Das kann er sich nicht leisten. Nix hergeht. Gut. Ja, also ich nehme das auch wahr, dass da so ein ekliger Typ sitzt, aber ich kann ja nichts tun, so. Nein, das ist halt... Eine feine Dame und, ja. Sieht der denn arm aus? Nö, das jetzt nicht. Das stinkt halt. Also wenn ich so ein bisschen was davon mitbekomme, dann würde ich sehr gerne mein Parfüm rausnehmen und einfach mal ins Abteil mein Parfüm. Das kannst du gerne machen. Geil. Und ich würde ihn dabei auch angucken, damit er weiß, dass es wirklich ist. Boah, ihr mobbt den ja voll. Das Abteil dementsprechend der ein oder andere Mund auf und sagt, und weil das ja auch so ein bisschen Geruchsbelästigung in die andere Richtung ist natürlich. Aber. Was? Jetzt beschweren Sie sich nicht. Oder wollen Sie weiter diesen schweißstinkenden Grobian riechen? Pöbelst du jetzt echt? Jawohl, endlich spricht es mal jemand aus. Ich kenne diese Frau nicht, aber sie hat recht. Okay. Danke, danke. Singt ihr gleich noch Beyoncé? Irgendwie? Was? Independent Woman. Also ich sitze eher so ein bisschen peinlich berührt daneben, weil mir ist, ich meine, der Mann stinkt schon, aber das ist, also das würde ich jetzt so nicht machen, das wäre mir unangenehm. Ist doch wahr. Das muss man nochmal sagen. Vielleicht ist der Mann ja krank, vielleicht kann er nichts dafür. Vor so einer langen Zugfahrt kann man sich doch mal ein bisschen waschen vorher. Oder frische Klamotten anziehen. Der Mann wird sichtlich unangenehm. Ja, das kann ihn ruhig schon peinlich sein. Ja, und er ist. Und hier in einem Abteil mit uns Damen sitzen. Was fällt ihn eigentlich ein? Und er blättert als Konsequenz macht er eine große Zeitung auf und liest dann einfach. Allgemein finde ich das auch höflich, dass ein Gentleman sich zu drei Damen setzt. Das finde ich, ehrlich gesagt, etwas anstößig. Na, eigentlich hast du dich dazu gesetzt. Also eigentlich hast du gerade vor... Moment, du hast mir nicht gedacht, dass er schon da saß. Das stimmt. Romy hat gesagt, bitte setzen Sie sich zu mir. Ja, ja. Okay. Aber dass er gestunken hat, hast du ja nicht sofort dann gemerkt. Das saß halt ein Typ. Das war nicht klar. Dann sah ich das natürlich nicht. Hat er denn so plötzlich angefangen zu stinken? Ganz nein. So aus dem Nichts. Verdauungsprobleme. Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Als ob das jemand in seinen Charakterbogen schreiben wollte. Habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Dann ist es jetzt schon gleich. Du bist nämlich der stinkende Mann eigentlich. Nein, ich könnte auch noch ein Streichholz anzünden. Genau. Habe ich alles da. Das wird der Geruch weggehen. Ja, und das Parfüm anzünden, genau. Achso, nee, das mache ich nicht.